Pogo Radio, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Mit Anarchie und Bier. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 6. Januar ist, 2016, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Richie. Ja, der zweite der Heiligen Drei Könige. Hallo. Ja, guten Abend. Du hast auch ein lecker Bier mitgebracht, nämlich ein Schutters. Ja, und ich denke mal, ich kriege jetzt keinen Anschiss wegen Schleichwerbung, weil Nein. Das Bier ist ja gar nicht erhältlich. Nein. Dieses Bier gibt es nur in Holland und auch nur in ausgewählten, ganz schlechten Supermärkten. Und das kostet ein halbes Vermögen, ne? Hast du erzählt. 3 Euro, 6 Dosen. Eieieiei. Und aber 0,03. Ich hab's mal springen lassen. Ja. Ja. Kein Dosenpfand drauf. Ja, auch noch. Da. Ja, gut, sonst wären wir ja bei 3 Euro für den. Ja. Ja. Nee, 1,50. Siehst du, geht mit schlechter Mathe los, dieser. Ja, hervorragend. Genau. Super. Ja. Hallo, herzlich willkommen 2016. Ja. Ist nicht anders als 2015 bislang. Das ist die Frage, ne? Vielleicht wird es ja besser, also von der Sendung her jetzt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das letzte Jahr eigentlich so lief. So Pogo-Radio-mäßig. Ja, waren ein paar gute Sendungen bei, waren aber auch ein paar sehr langweilige Sendungen bei. Das glaube ich, ne? Ja. Das ist, glaube ich, die richtige Einschätzung. Ja. Ich denke mal, es geht auch gerade so weiter in dem nächsten Jahr, in diesem Jahr. Das kann sein, ja. Also. Letztes Jahr war halt teilweise ziemlich, ein bisschen zu politisch teilweise, fand ich. Bisschen zu wenig PPA, zu viel. Ich mache ganz viel ehrenamtlich. Ach nee, ehrlich? Fand ich. Ne? Also ab und zu schon. Aber ich finde sowas immer ganz informativ halt, ne? Ja. Ja, kann man ja mal machen. Die Sendung muss ich mir dann ja nicht anhören. Ja, genau. Ja. Ja, aber da war da immer wieder irgendwie so ein Schwenk Richtung Fäkalhumor eigentlich. Ne? Ja. War immer da. Also die Kurve haben wir immer gekriegt. Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die eine Frau, die da war mit Tiptop. Ja, genau. Die da erzählt hat über Flüchtlingsheim, weil sie da arbeitet, ehrenamtlich. Ja. Und da war ja trotzdem, war der Spaß war trotzdem mir nicht im Keller. Du, alles in Ordnung, sollen die Leute machen. Ja. Kein Problem. Das finde ich absolut ehrenwert und. Nee, ich meine jetzt vom Aufbau von der Sendung her jetzt. Ne? Ja, die habe ich nicht ganz gehört. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also, wir machen hier ja das auch nicht irgendwie beruflich. Ne? Wir haben ja auch kein Redaktionsteam im Hintergrund, obwohl. Doch, der Hoshi. Der Hoshi, ja, der Hoshi ist auch da. Viele Grüße an Hoshi. Mal gucken. Warum schreibt Hoshi nichts? Überlegt er sich noch Themen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hoshi, dieses Jahr ist das Jahr der Hülsenfrüchte. Recherchier dazu mal was Interessantes. Genau. Schick mal einen YouTube-Link. Wir spielen garantiert nicht ab. Hoshi schickt immer viele YouTube-Links, ne? Ja. Ja. Ja. Mal gucken, ob Hoshi 2016 es tatsächlich mal schafft. Das wäre doch mal interessant. Eine ganze Sendung mit Hoshi, es und zwar nur im Chat. Und du liest vor, was er schreibt. Ja, es wird auch irgendwann mal passieren, dass ich seine Band spiele, Bommel und die Bömmelchen. Die hast du doch schon gespielt. Die habe ich schon gespielt? Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Ja. Ich habe gedacht, ich hätte sie nie gespielt. Frohes Neues, Hoshi, dir auch. Ich wollte es immer irgendwie hinausschieben. Aber es wird mit schlechten Bands auch dieses Jahr weitergehen. Ja. Ich habe nämlich jetzt schon eine Anfrage bekommen von der Band The Pig Must Die. Oh. Oh. Oh, The Pig Must Die ist eine meiner Trauma-Bands. Ja? Ja. Die haben dieses Lied Richie. Uh-huh. Kennst du das? Nee. Ich kenne, glaube ich, gar nichts von denen. Ich weiß bloß, die sind auf so unsäglichen Samplern immer drauf und irgendwie. Ich heiße Richie und mein Alter säuft, und meine Mutter säuft und meinen Vater kenne ich nicht. Ich wohne im Keller ohne Spaß und ohne Licht oder irgendwie so, keine Ahnung. Uh-huh. Ja. Furchtbar, schlimm. Die Band, das Lied, vielleicht sind das ja nette Leute, weiß ich. Ist mir aber ehrlich gesagt völlig egal. Auf jeden Fall. Also dieser Bernd Drach, mit dem ich jetzt die ganze Zeit da in Kommunikation gestanden bin, macht auf jeden Fall einen ziemlich guten Eindruck. Ja. Und die wollen die ganze Band mitbringen. Und das Beste ist, er wollte wissen, was für ein Programm ich hier habe. Also, ich habe die Befürchtung, sie haben sich noch keine einzige Sendung angehört. Ja. Aber die wollen jetzt 2016 wahrscheinlich wieder ganz groß durchstarten. Ja. So, wahrscheinlich die Kinder sind alle aus dem Haus und jetzt können wir mal wieder richtig in den Hobbykeller gehen. Und genau, 48 Monate gesammelte Elternzeit. Ja, genau, Daddys Hobbybar wird eröffnet wieder neu und dann geht's wieder los auf Tour. Wieder hier. Punk im Pott wahrscheinlich, 2016. Ein gewisser Puh schreibt gerade, dass der Song, von dem ich gerade rede, aus der Rockoper Richie und andere Schicksalsmelodien ist. Und er schreibt, es sei ganz geil. Uh-huh. Kann ich nicht bestätigen. Aber ja, jeder so wie er kann. Aber alte Bands, die wieder sich aus dem Hobbykeller nach oben gewagt haben und ihre Elternzeit vollständig durchgestanden haben und jetzt ihre 16-jährigen Töchter irgendwann so langsam für die Uni anmelden, da haben wir ja noch was Gutes gesehen. Die Yeti Girls waren ja wieder auf der Bühne. Ja, genau, die Yeti Girls. Im MTC, was war das, zweiten Weihnachtstag? Ich habe ja noch so gewitzelt, ne? Der eine arbeitet bestimmt irgendwas mit Medien, irgendwie bei RTL macht das Promi-Dinner oder bei Vox oder so, ne? Und der andere ist irgendwie Sozialarbeiter oder im pädagogischen Bereich. Stimmt, ich habe das recherchiert im Internet, weil ich wollte es jetzt auch mal wissen, wie das so ist. Einer davon ist wirklich irgendwie Kindergärtner gewesen. Ist dann irgendwie, hat seinen den Job als Kindergarten dann Der Sänger. Ja, und hat den Job an den Nagel gehängt, weil es ganz gut lief mit den Yeti Girls in den 90ern irgendwie so. Ne? Oh Gott. Und dann ist er dann, hat er sich dann mit so im Hintergrund, so mit Produktionsfirmen, Medienproduktionsfirmen. Und das läuft dann nicht ganz so gut. Das lief dann, ging dann irgendwie in die Hose, habe ich gelesen. Und dann hat er wieder neu, also es ist immer noch da drin, so in dem Musikbusiness. Man könnte meinen, so, dass der auch so Liquido oder sowas hätte produzieren können. Ja, egal. Auf jeden Fall macht er halt sein Ding. Und der andere ist glaube ich, sogar sozialmäßig unterwegs, sozialarbeitermäßig. Aber ich meine, jeder macht seinen Job, ne? Ja. Dieses Jahr mache ich meinen Abschluss als Altenpfleger. Dein Doktor in Altenpflege. Genau. Ja. Ja, und das läuft ja auch ganz gut bei dir. Also von daher. Ja, aber es heißt gut, es läuft halt, ne? Arbeitsamt bezahlt, die Umschulung und das war's dann. Und ich gehe jeden Tag arbeiten. Ja, gut, aber du machst ja deinen Doktor jetzt dieses Jahr und auch die Disputatio und so weiter musst du dich ja vorbereiten, dass wir natürlich auch Auswirkungen auf die Sendung haben. Das kann sein, ja. Mhm. Qualitativ. Quantitativ hoffentlich nicht. Ich habe ja zum Beispiel mir auch gesagt, ich werde mir keinen neuen Computer kaufen, weil der wird mir auf jeden Fall viel Zeit schlucken. Ja, das sagst du seit einem halben Jahr, dass du dir einen kaufen willst, ja, und dann schicke ich dir was Geiles und, ja, dann sagst du, brauche ich nicht, weil das, und dann kommst du mir einen halben Tag später wieder an mit irgendeinem Aldi-Prospekt, guck mal, wie geil der ist. Ja, und dann sage ich wieder, ey, ich kaufe ihn aber nicht. Ja, genau. Blöd, Mann. Ja, und ja, und Netflix zum Beispiel wollte ich auch deswegen nicht anmelden, weil dann sitze ich die ganze Zeit irgendwie vom Computer oder vom Bildschirm und schaue mir irgendwelche Folgen an. Ja, was machst du denn sonst, wenn du zu Hause bist und nicht bei Netflix? Ja, ich gucke mir halt irgendwelche in der Mediathek irgendwelche Folgen an, die halt nicht so toll sind. Ja, das liebe ich immer bei Leuten, die sagen, nee, wir haben keinen Fernseher, ich habe keinen Fernseher, das finde ich total kacke, Fernseher brauche ich nicht. Das sind die Leute, die dann Netflix-Abo haben, Amazon Prime und was weiß ich alle. Nee, es gibt auch wirklich welche, die dann gar nichts gucken, ne? Ja. Kenn ich. Mir, kennst du? Ja, kenne ich. Sache, Namen. Ja, sage ich dir gleich. Ja. Sagst du mir gleich, während Yeti Girls laufen? Ja, Yeti Girls immer laufen lassen? Ja, ach, ist das ein Kitty Drain? Ja, obwohl das ist vielleicht zu lang, ne? Ja, nee, da kenne ich ja die Version, diese Himmel hast du keine Flinte. Ja, genau, ja? Die nicht jugendfreie. Die nicht jugendfreie. Wir hören jetzt hier, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben, hören wir mal die jugendfreie. Vor allem, weil ja auch Kinder zuhören. Genau, Kinder und alte Menschen. Und der Hoshi schreibt jetzt gerade irgendwie, Richie, warum spielst du dich bei Kommando Petermann mit? Oh, die Geschichte ist ja schon so alt, die ist ja gar nicht mehr wahr. Ja. Ja. Hast du da jemals mitgespielt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Da kann sich niemand dran erinnern. Nee. Ja. Ja, also Yeti Girls mit Kitty Drain. One, two, three, get off my knee. Go, bad girl, in the kitty train. Three, two, one, go, get some fun. Train. Ja, also die haben ja irgendwie seit 10 Jahren immer gespielt, dann wieder, ne? Und 15 Jahre. 15 Jahre. Angeblich, ne? 15 Jahre. Ja. Ich glaube, Kadi wusste 15 Jahre. Hm. Kadi weiß das eigentlich immer. Ja. Ich habe meine Notizen wieder gefunden. Also ja? Ja, die sind irgendwie alle doof. Aber Robot Radio ist dieses Jahr das erste Mal nicht an Pfingsten, habe ich mir aufgeschrieben. Sondern ehrlich? Am selben Wochenende wie Wacken. Ob sich das auf das Publikum auswirkt? Wahrscheinlich ist dann halt, nee, warum? Es sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Wo geht zum eigentlich, Beispiel oder? Der Krämer hin? Der geht dahin, wo er die Bands hinfahren muss. Und das wird wahrscheinlich wieder Chefdenker sein oder Knochenfabrik. Und dann wird er wahrscheinlich da sein, weil er da sich im Backstage besser durchschnorren kann. Und bei Wacken ist er halt einfach nur dummer Gast. Hm. Also lieber Backstage. Er könnte den Slot von Motorhead übernehmen beim Wacken. Naja. klar. Du könntest ja in einen Ohrensessel sitzen und was vorlesen. Ja. Also was ich mir überlegt habe, ich habe gerade eben nochmal, war ich irgendwie im Internet und habe mal das angeguckt, der Max von Rillreck, ja. Der macht jetzt, der hat ja die ganze eine Radiosendung gehabt, ne? Der mit, seinen, nicht mehr, ne? Mit seinen Leuten, ne? Haben mit dem dann, Lars, ne? Mit dem Lars, ja. Rillreck, ne? Liebe Grüße an die zwei. Hallo. Und jetzt seit zwei Folgen haben sie jetzt draußen, haben sie jetzt umgesattelt auf Video. Oh Gott, wer will denn auf die beiden YouTube, auf YouTube-Video, ja. Und, wie viele Follower haben die? Nicht so viel. Also so viele Klicks haben sie jetzt nicht. Also die, erste Folge, nicht die erste Folge hat 700 irgendwie und die zweite dann irgendwie nur noch irgendwie so unter 100. Egal. Ja. Auf jeden Fall fand ich das, also gut gemacht, ne? Also richtig schön mit Kamera, mit wie heißt es? Kamera gehört dazu. Grüne Hintergrund. Green Screen. Green Screen, ja, wo dann im Hintergrund dann halt irgendwie dann noch irgendwie ein Video läuft, ne? Und sie sitzen da an der Bierbank, also irgendwie so wahrscheinlich in einer Garage oder sowas. Also sie sieht auf jeden Fall... Hey, ich habe auch eine Garage. Wir könnten das von mir in der Garage machen. Machen wir in deiner Garage. In der Garage ist ja schon viel entstanden. In deiner Garage machen wir dann auch. Aber nee, wer mich dazu gedrängt, was heißt gedrängt, also wer mich da irgendwie belabert hat, das war der Linus Volkmann, ne? Ja. Als er da war, hat er gemeint, ich müsste doch mal, um mehr Reichweite zu bekommen, müsste ich doch auch einen YouTube-Kanal machen. Ja, aber man und muss die ja ganze nicht Sendung auf Video machen, um mehr Reichweite zu bekommen. Ja, aber man muss doch nicht immer mehr Reichweite bekommen. Weil man kriegen muss doch irgendwie auf YouTube sein. Nee, er hat so gedacht, so als, ne? Und er hatte mir auch versprochen, dass er einen Artikel schreibt, einen kleinen, über 15 Jahre Pogo-Radio. Hat er bis heute noch nicht gemacht. Aha. Ja, egal. Schwamm drüber, er war betrunken, erzählt mal viel, ne? Der Lügner. Aber es wird wahrscheinlich, wenn ich irgendwie denken würde, ich könnte hier auch mal mit Video irgendwie mehr Reichweite kriegen, wird es wahrscheinlich genauso enden wie Rill Records und deshalb Rill Rec TV. Und deshalb bin ich ganz froh, dass die zwei sozusagen die Pionierarbeit geleistet haben, die dir gezeigt haben, dass es scheiße ist. Ja, aber das ist ja auch Bullshit. Was willst du denn mit mehr Reichweite? Wenn du mehr Reichweite hast, dann steckst du noch mehr Arbeit hier rein. Und am Ende kannst du trotzdem nicht von leben und dann hast du irgendwas, wo du mehr Arbeit reinsteckst, was dir aber ohne die Mehrarbeit genauso viel Spaß gemacht hätte. Ja. Und hast einfach nur viel mehr Zeit verschwendet für etwas, was keinen Mehrwert hat. Ja, weil die Nachbearbeitung von so einem Video ist ja viel immenser als so, ne? Also so drücke ich auf die Rekordtaste und am Schluss ist die Sendung im Kasten. Ja. Bei Video, die schneiden ja noch, während die Musik läuft, laufen da halt YouTube-Videos. Ja. Ja. Also ja. Wenn man gut sucht, dann findet man ja von jedem Musikstück, das jetzt hier läuft, vielleicht sogar ein Video. Oder man nimmt halt nur die Musikstücke, die halt ein gutes Video. Oder du lässt einfach dann diese Europlatte, was ich gerade gelernt habe, noch im Hintergrund komplett laufen. Die Europlatte? Ja, das hat der Nils erzählt, letzte Sendung. Die habe ich auf dem Hinweg gerade gehört. Euro irgendwie da jede... Ach so. Ist ja auch stimmt, was. Ja, genau. Habe ich bis jetzt immer noch nicht nachgeguckt. Nee. Zu viel Zeit auf YouTube und YouPorn und mit deiner Freundin verbracht. Ja, deshalb habe ich einfach keine Zeit. Ne? Das ist echt so ein Problem. Schminktutorials. Aber das ist auch der Grund, warum bei Pogo Radio Jahr für Jahr immer weniger Hörer und Hörerinnen gibt. Aus dem Grund, weil halt so viel los ist. Also man hat so viele Möglichkeiten, sich zu unterhalten zu lassen. Also so viel Dinge zum Konsumieren, dass man auf sowas gar nicht mehr angewiesen ist. Nee, Video und so ein Quatsch, würd ich es mir auch nicht anhören. Ich bin ja auch ein großer Podcast-Fan geworden und ich habe drei Podcasts, die ich mir anhöre. Das ist Pogo Radio, das ist Äthervox und das ist hier Schulz und Böhmermann, sanft und sorgfältig. Ja, bei mir genauso. Ja, die drei, mehr nicht. Ja, ich habe noch so zwei, drei andere. Mehr brauche ich nicht. Die ich so abends immer höre. Nee. Ja. Nein, hast du jetzt nicht mehr. Doch, es gibt noch Mondo Bizarro, das auch, die machen auch irgendwie so eine Punkrock-Sendung aus Hamburg. Mhm. Die habe ich mal auf jeden Fall mal abonniert, aber ich habe es noch nicht geschafft, mal einzuhören. Nee, einen habe ich sogar gehört. Du brauchst aber dringend einen Netflix-Abo. Einen habe ich sogar gehört, und zwar war da der Jörg Mechenbier bei denen. Und der hat es wirklich geschafft, bei denen eine halbe Stunde zu spät zu kommen. Und bei mir war es ja genauso in der Sendung, kam ja auch eine halbe Stunde zu spät. Ja, weil er im Stau stand, ne? Ja, irgendwas, so, ne? Oder weil er nicht gewusst hat, wo seine Unterhosen sind oder... Egal, auf jeden Fall, ne? Das war die einzige Sendung, die ich da mal gehört habe. Was mich halt immer stört an den Punkrock-Radiosendungen, ist halt wirklich die Musik. Ja. Nicht, dass ich jetzt was gegen die Musik hätte, die da läuft, sondern da kann ich ja auch meine... ich habe da auf meinem Handy so eine Karte noch drin, ne? Das sind 6.900 Lieder. Hand verlesen. Mhm. Das heißt, ich habe beste Musikauswahl. 4 davon gehört. Und nee, aber die kann ich dann eher anhören, als irgend so ein Rotz, der mal irgendwie so ein picklicher Moderator da irgendwie präsentieren will. Ja, ich finde die Musik ja auch immer kacke. Ich bin ja auch zum Beispiel bei Sanft und Sorgfältig und beim Aethervox sehr froh, dass bei Sanft und Sorgfältig die Musik rausgeschnitten wird und der bei Aethervox gar keine Musik hat. Ja. Bei dir bin ich ja auch immer sehr froh, dass du eigentlich, also deswegen, ich habe ja heute die Playlist hier handverlesen sozusagen zusammengestellt. Mhm. Die langen Lieder sind durch, wenn so 1,5 Minuten eigentlich dann Schicht ist auch. Ja, die Lieder sind eigentlich auch nur dafür da, dass man halt so auf Toilette gehen kann. Ja, oder mal ein Bier aus dem Kühlschrank oder so, ne? Ja. Ja, zum Beispiel jetzt. Hoshi hat extrem viel Infos zum Hülsenfrüchte-Thema. Ja. Erdnüsse sind Hülsenfrüchte, Gichtpatienten sind aus Hülsenfrüchten, Volkes Stimme ist aus Hülsenfrüchten. Ja, zum Beispiel das Zeug vom Hoshi, ne? Das lesen wir jetzt uns durch, während wir das nächste Lied hören. Was hältst du davon? Das können wir machen, das dauert nur eine Minute vier. Dann müssen wir schnell lesen. Ja. Ja, Pressgang, Alka-Seltzer. Pressgang sind toll. Ich glaube, Pressgang gibt es nicht mehr. Pressgang sind aus Münster gewesen oder nicht? Ich weiß es nicht. Alka-Seltzer, ich dachte, die habe ich sogar mal interviewt. Ja? Ja, damals habe ich noch in Mannheim gewohnt und habe sie im Jutz Mannheim interviewt. Nach einem Konzert. Und was haben die so erzählt? Die waren lustig drauf, ich weiß es nicht mehr. Ach so. Keine Ahnung. Aber ich kann mich noch so an die Stimmung erinnern. An Inhalt der Sendung kann ich mich kaum noch erinnern. Da war noch die Band Avaya dabei. Auweia? Auweia und der Ola Fasnacht, der hat da ziemlich viel ins Mikro gerülpst, das weiß ich noch. Hm. Ja. Das ist ja jetzt eine Info mit Mehrwert. Ja. Pressgang, Alka-Seltzer. Das ging schnell. Ja, ja. Oh wei. Ja, ja, nicht so weit aufreißen, nur bis 10, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, das müssen noch üben. Ich habe auf 11 gepegelt. Ach du Scheiße. Das geht ja tatsächlich bis 11. Ja, ja. Ja, ja, da ist immer Luft nach oben, weißt? Immer stramm Luft auf den Reifen. Guter Vorsatz für 2016. Immer Luft nach oben? Immer Luft nach oben. Oder stramm Luft auf den Reifen. Mhm. So, immer. Immer. Immer. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und mir fällt der Name partout nicht ein. Du machst die Sendung ja im Prinzip nach diesem Prinzip irgendwas mit P. 20% Einsatz, 80% Ertrag. Und das muss ja auch reichen. Und deswegen solltest du es mit dem Video-Scheiß einfach sein lassen. Ja, es ist einfach Quatsch. Weil im Endeffekt bin ich derjenige, der dann auch die Videokamera steuern muss. Ja. Weil ich kann mich ja nicht drauf verlassen. Ist ja schon schlimm genug, dass ich jemanden finde, der mit mir montags immer die Sendung macht. Genau. Aber wenn ich jetzt noch ein Fuzzi, irgendwie so ein Praktikant oder sowas hier noch einstellen, der die Kamera bedient, der muss ja auch da sein. Dieser Elton vom Raab, der ist jetzt wieder zu haben, glaube ich. Als Showpraktikant wäre das doch was. Ja, der ist ja sein Praktikum, hat er schon durch. Ja, wir können ja noch ein Praktikum machen. Ich kann mal einen neuen Elton. Generation Praktikum. Ich kann mal noch so einen 18-Jährigen oder sowas holen. Einen 18-Jährigen Punker. Ja, stimmt. Da würdest du bestimmt im Ruhrpott-Rodeo kommen. Ja, aber der macht mal wieder alles, die ganze Bude dreckig mit seinen Bomberstiefeln da, ne? Und dann will er wieder sein warmes Bier bei mir in das Eisfach stellen und wenn er die Tür aufmacht, dann fliegt das ganze Bier raus und platzt auf. Und der Käse und die Tapenade. Ja, und dann will er alles wieder aufwischen, aber dann mit meinen sauberen Handtüchern und ach nee. Damit die dreckig werden. Ja, dann werden die wieder dreckig und ich stehe dann wieder unten in der Waschküche. Ja. Nee. Und am Ende sind alle tot. Nee, besser man macht den ganzen Scheiß selber. Ja. Aber ich habe hier das Mischpult, ne? Wenn ich jetzt hier noch eine Kamera bediene. Zum Glück gibt es hier so eine Überwachungskamera auf www.pogoradio.de/live. Da seht ihr uns so alle 3 Sekunden neues Bild. Warum ist deine Überwachungskamera eigentlich an den Seiten mit Alufolie abgeklebt? Hat das irgendwelche Gründe so Axel Stoll-mäßig? Warum habe ich das gemacht? Ich weiß gar nicht. Nee, das ist so ein Tesa, so ein Alu-Tesa-Film. Ich glaube, da habe ich dieses rote Licht abgeklebt, damit das nicht so immer so leuchtet. Ah, guck an. Ja, weil sonst denkt man immer, da ist irgendwie die Kamera an. Und das sieht man. Ist doch immer an. Sieht man das nicht. Ich weiß es nicht, warum das da klebt. Weil es geil aussieht wahrscheinlich. Wo wir gerade bei Axel Stoll waren. Dieses Jahr ist übrigens wieder Weltuntergang. Ja? 2016 hat wieder einen Weltuntergang. Und zwar, das habe ich sogar recherchiert, wie der gute Mann heißt. James Hansen ist auch so ein Typ, der an eine hohle Erde glaubt mit Reptiloiden, die darin wohnen und so. Das ist sogar geil. Die Gletscher schmelzen dieses Jahr und wir erleben eine zweite Sintflut und es gibt kein Land mehr auf der Erde dann. So wie bei den, wie heißen die, Smoker, Waterworld. Dann lebt nur noch Kevin Costner. Ja, das war ja auch kurz vor irgendwie, so kurz vor ein paar Tagen war es oder vor einer Woche. 50 war. Grad zu warm am Nordpol. Ja, ja, genau. 50 ja, Grad. Und die Eisbären müssen sich von Delfinen ernähren. Ja, aber nicht von Pinguinen. Nee, die sind ja woanders. Genau. Ja. Ja. Ja. Ja. Aber ich bin mal ganz sicher. Lass die Eisbären sich doch von Delfinen ernähren. Es wird noch richtig kalt. Noch bitterkalt. Im März wird es richtig bitterkalt hier. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Das Wetter ist immer ein gutes Thema. Auf jeden Fall 50 Grad zu warm am Nordpol. Alles. Vielleicht hat dieser James Hansen ja recht und vielleicht ist das die allerletzte Pogo-Radiosendung aller Zeiten. Deswegen müsst ihr euch die eigentlich komplett anhören. Auch wenn es jetzt schon wehtut. Die läuft auch. Also ich meine, das ist ja hochgebaut hier, die Sendung. Ne? Also, stimmt. Also von daher, kleines Notstromaggregat rein. Mhm. Internet geht ja immer noch über LTE oder sowas. Ja, bestimmt. Und dann geht's gerade weiter hier. Dann ne? leben nur noch die Hochhausmenschen. Ja, oder... Ja, genau. Ja, geil. Ja, so wie beim Silvester hier, ne? Die Raketen sind ja immer nur so knapp unter das Fenster geflogen. Weiter sind sie nämlich nicht gekommen. Also außer die Polen-Raketen. Sah aus wie in Aleppo hier von oben bestimmt, ja, Köln, oder? Auf jeden Fall. Hast du ja vorher die Fotos gesehen? Genau. Das sah tatsächlich so ein bisschen aus, als ob fast Bomben auf Ehrenfeld geworfen werden. Ja, ja, Ehrenfeld hat sich selbst beworfen. Ja. Siehst du, wir brauchen noch nicht mal irgendwelche verrückt gewordenen Warlords oder so. Nee, ich denke mal, es haben auch unheimlich viele Leute wieder gebunkert. Ein paar Leute haben es auch irgendwie, einer hat, glaube ich, eine Tonne Silvesterböller irgendwie im Keller gebunkert und dann musste irgendwie die Feuerwehr musste es dann raustragen. Eine Tonne? Eine Tonne, eine Tonne voll oder eine Tonne Gewicht? Nee, eine Tonne Gewicht. Oh Gott. Ja. Was für arme Pfannen. Ja, ja, und es kaufen ja immer mehr Leute dann irgendwie Knarren, ne, so frei verkäufliche. Darf man Angst in den haben, USA jetzt wieder in Texas offen tragen? Ich habe immer gedacht, das darf man nur offen tragen und nicht versteckt. Das war mir auch neu. Ja. In meinem Amerika-Urlaub bin ich mir auch sicher, dass ich da einen mit so einem Schießeisen so Cowboy-mäßig im Supermarkt gesehen habe. Nee, weil es hieß immer, wenn man eine Waffe hat, dann muss man sie offen tragen und man darf sie nicht verdeckt tragen. Ja. Damit der andere gleich sieht, aha, der hat eine dann Waffe. Dann muss ich meine Waffe auch ziehen. Nee, damit man gleich sieht, wo man dran ist. Ne? Ja, ja. Dann ist da nichts irgendwie im Verborgenen. Ja, da wird sich dieses Jahr auch alles ändern mit dem Trump, wenn der erstmal US-Präsident ist. Nee, der wird ja erst 17, ist ja glaube ich die Wahl. Nee, 16, dieses 16, Jahr, im November. Ja, ja. Ja, die ersten Vorwahlen sind jetzt Anfang Februar. Jetzt wird es nämlich richtig langsam spannend. Mhm. Hast du gelesen bzw. gesehen, dass der von einem Weißkopfseeadler angegriffen wurde? Auf Nein-Gag? Ja, ernsthaft. Der wollte irgendwie einen Werbesclip mit sich selber drehen mit so einem Weißkopfseeadler und der Weißkopfseeadler fand ihn dann nicht so geil. Und das amerikanische Wappentier hat Donald Trump angegriffen. Ja. Das ist unglaublich, dieser Typ. Der war ja eigentlich mal ziemlich links und eher so liberal eingestellt. Total, ja. Aha. Ja, bis vor 5 Jahren oder was. Mhm. So, und jetzt hat er irgendwie gemerkt, ach, kommt nicht so gut. Mhm. Mitt Romney wollte ja, glaube ich, alle illegalen Einwanderer rausschmeißen. Und der Trump hat gesagt, so, ja gut, das ist dann halt so amerikanisch links. Nee, die brauchen wir, weil die können ja billig arbeiten. Und 3 Monate später wollte er dann alle rausschmeißen und die Mexikaner also Mexiko eine Mauer bezahlen lassen zwischen Mexiko und den USA. Und Mexiko sollte die aber bezahlen. Ja, mein Gott, der Typ, der kommt ja aus den Medien, ne? Oder ist es ein Medien? Ja, Hotel. Oder Hotel, nicht? Ne? Immobilien, irgendwie sowas. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Super Typ. Also ja, interessant. Auf jeden Fall kann er für Schlagzeilen sorgen. Ja. Und die Simpsons haben es vorausgesagt. Was? Rogan ist dodelig? Rogan ist dodelig, genau. Dodelig, da gibt es auch eine Band, ne, die so heißt. Das heißt, glaube ich, tödlich. Ja. Ach so. Heißen die Casualties nicht eigentlich auch dodelig? Dodelig? Ne, ich habe eine Band in meiner. Irgendwo habe ich eine Band, die heißt auch dodelig. Egal. Ja, egal. Mhm. Ja. Mach doch mal ein Lied, eine Minute Lied, 59 Sekunden, scheiße geil von Milam Asozial. Ach ja, das machen wir jetzt. Das ist das siebte Lied. Das siebte Lied, das hier? Nee. Ja, doch. Kontrast? Ja, das ist der Sampler. Ach, warum ich wieder falsch beschriftet hier? Ja, Richie. Ich. Mensch. Barfuß vor der Mainstage tanzen, scheiße, scheiße. Brusthaare und Pickelrock, scheiße, scheiße. Den ganzen Tag über Indien quatschen, scheiße, scheiße. Bangkok, geil, Bangkok, geil. Nasenring und Batik-Shirt, scheiße, scheiße. Amphetamin und Ecstasy, scheiße, scheiße. Die ganze Zeit das Bewusstsein erweitern, scheiße. Ja, den Mülheim Asozialen, den ist ja geil, geil. Ja, geil, geil. Den ist ja der Erfolg zum Kopf gestiegen, ne? Das war denn dann zu viel. Die haben sich dann umbenannt. In Turbo-Igel oder wie hießen die? Stahlhummel. Stahlhummel, genau. Ja. Da war ich ja auf einem Konzert gewesen im AZ. Ich auch. Du warst auch da? Wir waren zusammen da, du Dummkopf. Ach, du Scheiße. Naja, auf jeden Fall haben wir sie gesehen. Ja. Ja. Wolltest du mir jetzt erzählen, wie gut das war, das Konzert? Ja, nee, ja. Okay. Das war gut. Ja. Das war gut. Ich glaube, ich habe Puh gerade enttarnt. Ich glaube, ich weiß, wer Puh ist. Ja, wer denn? Andi von den Dödelhaien. Ach so, weil er sich die Dodelhaie wünscht. Ja, wer soll sich sonst die Dödelhaie wünschen? Dodel. Dodelhaie. Ach, die Jodelhaie. Die Dodelhaie. Vielleicht sind es auch die Jodelhaie. Ja. Das wäre gut, eine Coverband der Dödelhaie auf Jodeln. Die fehlen mir echt noch, ne? Also ja. Jetzt so Pick My Style, Dodelhaie und dann noch irgendwie Wilde Zeiten oder sowas, ne? Ja. Und dann ist aber das Jahr 2016 gelaufen hier bei mir. Ich glaube, das Jahr 2016 ist eh gelaufen. Was soll denn da noch kommen? Ja. Wir haben doch alles. Wiederholt sich eh alles. Ja, wir haben Handys, wir haben vegane Wurst. Ich frage mich eh, was mit dem ganzen Punkrock, was ist eigentlich, was das alles noch soll, ne? Weil, wenn man es mal so reflektiert, es gibt so viel, also mit, dass Punk irgendwie provoziert. Ja, nee. Oder provokant ist. Ja. Hallo? Eigentlich provoziert Punk nur noch Punker. Wenn es das ja. Bei Chibo gibt. Ja, ja, dann flippen sie aus, ne? Ja, genau. Ja. Punk provoziert niemanden mehr als die Punker. Mhm. Eigentlich ist Punk in der dritten Generation der RAF angekommen. In der fünften? Oder ja, die gab's ja nicht. Oder doch, die heißt doch, dann NSU. Der hat bloß kein Mensch interessiert. Vielleicht ist der NSU die vierte Generation der RAF. Nein. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine ganz andere Baustelle. Weiß man's? Nee. Dieser Anwalt, wie heißt er noch? Horst Mahler? Ach so, ja, der dann irgendwie wahrscheinlich auch so ein Donald Trump. Das wäre doch ein interessanter Bundeskanzler. Die Frage ist, lebt er überhaupt noch? Ich glaube, das ist die Zeit. Also ich meine, du erzählst Horst Mahler? Von der Vergangenheit, ja. Der lebt. Ich habe nichts mehr gehört. Der bestimmt Rechtsanwalt oder eine Würstchenbude in Hamburg. Ja, mit Dr. Axel Stoll wahrscheinlich. Ne? Und Dr. Rüdiger Himmelsberger, ja, ja. Pfleger. Reptiloide. Mhm. Hohlwelttheorie. Habe ich mir heute, da ich ja gerade in der glücklichen Position bin, nicht arbeiten gehen zu müssen bis Ende dieses Monats, habe ich mir heute beim Wohnung aufräumen eine Sendung angeguckt mit der Frau von Talos von Athos. Das ist ein Hohlweltforscher, der tot ist. Und sie erzählt von ihren Begegnungen mit den Reptiloiden in der Hohlwelt. Wusstest du, dass Til Schweiger ein Reptiloid ist? Und zwar ein innerirdischer Reptiloid und keiner der außerirdischen Reptiloiden, wo man unterscheiden muss. Weil die außerirdischen Reptiloiden beispielsweise Menschenfleisch essen und die innerirdischen Reptiloiden darunter sehr leiden, dass die Menschen glauben, dass alle Reptiloiden, also die Leute, die glauben, dass es Reptiloiden gibt, die innerirdischen Reptiloiden das auch machen. Also mich hat so Fantasy-Zeug nie interessiert. Das ist kein Fantasy-Zeug, die leben in dieser Welt. Ach so. Für die ist das wahr, also es existiert. Ja, du warst ja jetzt in dem Kinofilm da, ne? Der da, wo die ganze Welt reingeströmt ist. Der war richtig scheiße. Ja, hoffentlich. Ich habe auch noch Lust zu spoilern in dieser Sendung. Ja, mach mal, jetzt sofort. Jetzt? Ja. Nein, wir teasern nicht, dass wir spoilern, sondern wir spoilern direkt. Nein, ich spoiler nicht. Das ist gemein, weil jeder, der den Film noch sehen will, der soll selber rausfinden, dass Han Solo von seinem Sohn erschlagen wird. Ja, wer das auch sein mag. Han Solo? Ja, keine Ahnung. Es hat mich nie interessiert. Harrison Ford. Ich kann mich nicht für jeden Indiana Jones im Weltall. Ja, ich kann mich nicht für jeden Scheiß interessieren. Ne? Also, ja, ich habe so viel Kapazitäten frei, dadurch, dass ich Fußball geht mir am Arsch vorbei. Jegliche Art dieses Jahr von ist EM. Jegliche Art von Sportarten geht mir am Arsch vorbei. Was ich irgendwie, jetzt sind sie so Skispringen oder sowas, geht mir alles am Arsch vorbei. Was glaubst du, wie viel Kapazitäten ich frei habe für andere unsinnige Schwachsinnsscheiße? Und was machst du mit deiner Zeit außer Wichsen? Ja, keine Ahnung. Sendung machen. Ja. Ja. Oder halt da irgendwie im Internet irgendwas anklicken. So, wir machen weiter. Mit Loser Use, Astropunks Funk Off, weil da kommt ein Intro von Dr. Axel Stoll. Ja, genau. Die wird ja hier sehr, sehr, sehr. Loser Use kommen hier immer ziemlich gut weg in der Sendung. Loser Use sind auch großartig und jeder, der die Möglichkeit hat, sich Loser Use live anzugucken, sollte das machen. Und jeder, der 3 Euro hat, sollte sich eine Platte von denen kaufen. Ich frage mich, woher die Jungs die Kohle haben, um dich zu bestechen, dass du immer wieder irgendwie Loser Youth so dermaßen in den Himmel lobst. Ich finde die richtig gut. Ich habe die 4-mal live gesehen und fand die 4-mal richtig gut. 4-mal live? Ja. War ich dabei? Ja, bei allen 4-malen. Ehrlich? Ja. Haben Sie denn schon mal UFO gesehen? Ja, mehrere. Wo denn? Hier im Berliner Raum. Mehrfach. Das sind energische Flugmanöver. Die Bewegung, also energische Manöver. Zack, zack, zack. Und da sitzen die Arier drin? Da sitzen sie drin, ja. Was war das? Ja, Bist du auf einen Hund getreten? Ja, ne, irgendwie war der Regler unten. Irgendjemand hat nicht hochgeschoben. Ich war irgendjemand das. Hat nicht richtig hochgeschoben. Ich war hier, das ne? Vielleicht. Ja, vielleicht du. Ja. Ja. Ja, aber das stimmt. Nichts ist weniger wichtig als die Astrologie. Vielleicht noch weniger wichtig als die Astrologie sind Leute, die an Ampeln stehen und jonglieren. Oh Gott. Hast du hier ja einen direkt vor der Tür? Ja, ja. Das sind welche, ja. Ja. Aber was sollen sie machen, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja kein Autofahrer und ich habe mit der Sache nichts zu tun. Mhm. Du hast in der letzten Sendung erzählt, dass du keinen Punk mehr hörst, beziehungsweise eigentlich überhaupt keine Musik mehr hörst. Selten, ja. Das ging mir ja genauso, ja. Aber ich habe mir jetzt ja ein neues Auto gekauft mit dieser tollen Anlage da drin. Ja, ja. Und seitdem höre ich eigentlich in einer Tour nur noch Musik und zwar richtig viel Musik. Und da habe ich erst wieder gemerkt, dass ich Punk eigentlich doch richtig gut finde, nämlich ja, die neuen Sachen. Ja, aber das klingt ja eigentlich nur auf Platte richtig geil, ne? Ja, ja, das klingt nur auf Platte, ja, genau, ja, stimmt. Ja, ja. Machen wir nächstes Lied. Leute, die sowas sagen, die haben wirklich überhaupt keine Ahnung. Nee. Es ist, Punk klingt eigentlich nur richtig gut bei der 16. Überspielung auf eine 60er Chromkassette, auf der schon 3 Sachen vorher drauf waren, ja. Bei einem schlechten Kassettenrekorder, wo die Batterie schon so halb leer ist. Ja. So. Dann und auch nur dann lasse ich gelten, das klingt eigentlich nur dann gut. Ja. Auf Platte. Das ist so Sammlerscheiße. Ja. So audiophilen Blödsinn. Ja, die wollen einfach, das ist so Leute, die wollen einfach irgendwie, dass sie eine Sammlung haben von Schallplatten, wollen sie einfach irgendwie das irgendwie rechtfertigen. Ja. Sonst nichts zu tun, ja. Vielleicht. Außer Platten umdrehen und nadelsauber machen. Ja. Ja, so. Das mag ja auch sein, dass das Leute und so, ich habe keine Lust darüber zu reden. Nee, ich auch nicht. Aber das ist eigentlich was für Leute, die dann eben ihre Elternzeit schon genommen haben. Und die ist schon 6 Jahre her und jetzt dürfen sie eigentlich nicht mehr ausgehen. Weil die Frau sagt, nein, du darfst nicht ausgehen. Und dann gehen sie in den Keller und dann hören sie da die Erstpressung von Slime, die sie für 500 Euro bei eBay gekauft haben. Ja, das sind auch die Leute, die dann irgendwie in der Stadt rumrennen und rumflennen, dass es keine Plattenläden mehr gibt. Ja. Weil sie nämlich unbedingt irgendwie Diamant-Superschallnadel mehr für meine. Ihre innere Leere wollen sie einfach auffüllen mit irgendwas, was sie konsumieren. Ja. Und dass sie ja den ganzen Tag sowieso nur mit so irgendwie so Trekking-Klamotten rumlaufen und da eigentlich schon alles haben. Ja. An Trekking-Klamotten, ja. Was man so braucht, ne? was wollen sie sich noch kaufen? Also Schallplatten halt, ne? Ja. Und dann kaufen sie sich halt eine Schallplatte. Ja. Und bestellen ist halt auch nicht so geil. Nee. Besonders wenn man es dann an der Post abholen muss, weil ja. man so einen Brief in, so einen Zettel im Briefkasten hat. Ja. Also geht man dann in die Stadt und sucht einen Plattenladen und findet keinen. Und dann ist man ganz traurig. Ja. Und dann ist doch wieder alles nur Kacke. Ja. Deswegen gleich aufhören damit, alles sein lassen, einfach nur die Sachen aus dem Internet runterziehen, auf MP3 hören und sagen, ja! Yeah! Oder nicht. Ja, oder einfach sich einfach in sein Erdloch wieder zurückverkriechen und so eine Pressspannplatte drüber schieben. Selber? Ja, schieben muss, lassen, ja. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Ja, aber was ich mir jetzt runtergezogen habe, nämlich eine Band, die heißt Krank. Das ist nicht die Band, die immer vor einem Jahr hier zu Gast war aus der Schweiz. Schweiz. Mit dem Nennert und mit dem Robin. Der Robin. Der hat ja eine richtig schreckliche Krankheit, ne? Ja, ich kenne diese Krankheit. Bekannte von mir haben diese Krankheit auch. Die ist ganz, ganz furchtbar, wirklich. Ja, das ist eine... Morbus Crohn. Ja, Morbus Crohn, da ist man so gegen sich selbst allergisch irgendwie, ne? Das ist eine Darm, Autoimmunkrankheit, die im Darm hauptsächlich ja, genau. stattfindet. Ja. Ja, ja, da musst du, darfst du eigentlich nichts mehr essen und hast höllische Krämpfe und so, aber das weiß er besser. Und er hat halt wirklich, also Robin Rehmann sucht mal im Internet, da hat er da wirklich auch irgendwie sich groß, macht Videos drüber. Genau. Also er ist da voll komplett in die Offensive gegangen und macht halt... nicht Werbung für die Krankheit, sondern er macht zeigt ja, halt Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit halt, ne? Das habe ich auch auf seinem Facebook-Profil anfangs gedacht, wo er sich die ganze Zeit der hat das ja noch nicht, also das ist noch nicht lange raus. Nee, wo er sich als er hier war, war es nee, nicht von dem genau, Jahr, ne? Genau, genau. Ja. Nee, hat er das nämlich nicht. Nee, nee. Hat er nicht erzählt, dass er irgendwie krank ist oder so. Nee, nee. So, und als er dann anfing mit hier, ich bin im Krankenhaus und nochmal im Krankenhaus, da dachte ich, toll, jetzt macht hier einer so eine Suffgeschichte zum Krankenhaus und so. Dann habe ich das erst gerafft. Und das ist ja wirklich, also das ist wirklich eine schlimme Krankheit. Ja, also, geht auch nie mal weg. Nee. Ja. Nee, da gibt es ja auch nichts, was das, ich glaube, eindämmen kann. Du musst einfach dein ganzes Leben umstellen. Ja. So. Aber ist ein nicht so schönes Thema, oder? Nee, ist nicht so schönes Außerdem reden Thema. Wir jetzt über jemanden, der nicht hier ist. Das stimmt, aber er ist ja wiederum eine öffentliche Person, weil er das selber öffentlich gemacht hat. Ja, das ist richtig. Wir machen jetzt eigentlich eher Werbung für seinen Video-Channel. Robin Rehmann. Robin Rehmann, der letztes Jahr mit seiner Band Krank hier war. Hier spielen wir aber eine Band, die heißt auch Krank. Die kommen aus Hamburg. Und das ist ein... Und die singen über Dosenbier. Die singen über Dosenbier. Was ist denn das hier? Ins Verderben? Ja, das ist wahrscheinlich Design. Ja, wahrscheinlich, aber das kriegen sie jetzt ausgetrieben hier. Und es gibt's auf Bandcamp umsonst runterzuladen. Die ganze Platte. Die heißt Ins Verderben. Ins Verderben, ja. Mit Karlsquell Samurai. Oh ja, hier ist noch Karneval. Live aus sagen, Aleppo. Ja. Krank. Karlsquell Samurai. Ja. Sekunden ausklingen lassen. Ich glaube, geht los. Ja. Ja, können Sie vergessen. Ja, wie gesagt, also könnt ihr bei Bandcamp umsonst runterladen oder was bezahlen. Aber man kann auch bezahlen. Ja, man kann, glaube ich, auch bezahlen, ja. Bestimmt. Ja. Kann man immer, mache ich manchmal. Ja? Ja. Ja, habe ich, finde ich gut. Ja, aber auch immer nur 1 Euro oder so. Ja, wie so eine Spende in den Hut halt, ne? Ja. Bei so einem Straßenmusikant. Den gebe ich nie was. Nee, die spielen auch nur Scheiße. Die können noch so gut sein, die kriegen nichts. Nee? Nein. Straßenmusikanten kriegen nichts von mir. Gaukler und Filus, also Hammerhead-mäßig so, nein. Nein. Nein. Pogoradio 2016, erzähl mal, was hast du denn vor? Hast du irgendwas ganz Spannendes vor? Du bist ja, wie ich gelernt habe, beim Christian von Etavox eigentlich gar kein richtiger Podcast. Hättest du den Anspruch, ein Podcast zu sein? Weil das eine Sendung ist, ne? Genau, und du richtig im Radio ausgestrahlt bist. Ja, genau. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, bis auf weil der da ja ständig drüber erzählt in seinem Podcast. Ja, Podcast ist eigentlich alles, was man so abonnieren kann, ne? Was halt so. Ja, aber eigentlich also bist du ja eine Radiosendung, die man abonnieren kann. Ja, genau, es funktioniert genauso, ne? Ja. Dann ist auch sanft und sorgfältig kein Podcast. Nee, das ist kein Podcast. Ja, das ist ja, ja klar. Ja, genau. Aber gibt es denn Pläne, dass du das mit Bermudafunk jetzt mal sein lässt? Weil du bist ja jetzt eigentlich doch schon sehr kölnzentrisch. Ach so. Nee, also das nehme ich doch immer gern mit. Und ich habe immer noch irgendwie so Gefühle. Ja, und das will ich ja unterstützen. Du hast Gefühle? Und weitermachen, ja. Wie außerdem, so Gefühl, außerdem zwingt mich das auch dazu, weil ich ja da meinen festen Sendeslot habe, also immer mittwochs zwischen 23 und 24 Uhr beim Mutterfunk. Welche Frequenz ist das eigentlich? 5,4 oder 89,6 und das zwingt mich dazu, jede Woche Sendung zu machen, und wenn ich jetzt hier einfach so einen freien Podcast hätte, dann könnte ich das Sendung machen, wenn ich Bock hätte. Das wird heißen... Ja, oder du müsstest einfach dich selber mal am Riemen reißen und Dinge aus eigenem Antrieb machen. Ja, dann würde ich ja heute wahrscheinlich keine Sendung machen, sondern ich würde wahrscheinlich dann mir irgendwie... Auf Netflix die dritte Staffel Lilyhammer angucken. Genau. Ja. Zum Beispiel. Glaubst du, dass du das nicht machen würdest? Glaubst du, aus eigenem Antrieb kriegst du das nicht hin? Weiß ich nicht. Das ist ja auch keine schon Ahnung. Viel, was man über sich selbst dann herausgefunden Müssen hat. Müssen wir mal ausprobieren. Mach mal. Nee. Mach ich nicht. Ja, erzähl mal, was ist denn Pogo Radio 2016? Irgendwelche Neuigkeiten? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich einen Sprachkurs und gewöhne mir mein Schwäbisch ab oder Nein, so. Das darfst du nicht machen. Ja. Nein, das ist doch deine Marke. Ja, so Rudi Carell-technisch, ne? Ja, genau. Ja, denke ich auch. Aber hat halt noch niemand kapiert, ne? Alle machen sich drüber lustig, aber keiner hat es kapiert, dass es einfach nur ein Show-Element ist. Stimmt, eigentlich bist du ja gar nicht von da unten. Eigentlich kommst du ja aus Hannover. Ja, genau. Dieser Gast von dir vor 3 Sendungen oder was von dieser Oi-Band genau. Aus Südafrika. Ja. Südafrika, richtig? Ja, genau. Genau, der hat einen ganz interessanten Akzent. Den hat man aber auch erst so nach 20 Minuten rausgehört. Ja. Ja, so ein bisschen, wirklich so ein bisschen Howard Carpendale-ig. Ja, fand ich cool. Ja, schöner Akzent eigentlich. Das fand ich auch eine gute Sendung, weil ich habe mal gedacht, da kommt doch von so einer Oi-Band keine Reue, was wollen sie groß erzählen, haben nicht große Auftritte gehabt, nicht viel Lieder, aber dann hat er war schon irgendwie eine Stunde vorher da und dann kam er irgendwie, wo er eigentlich herkommt, ne, auch so gerade wegen seinem Dialekt, und da habe ich gesagt, das ist ein Aufhänger für die Sendung. Ja. Und zack. Weil das ist ja auch interessant. Ja, hat auch gegriffen. Ja. Also war interessant. Die Sendung habe ich mir komplett angehört. Ja. Wollte ich mir prinzipiell nicht anhören, weil ich dachte, keine Reue auf so Eu-Scheiße, habe ich ja überhaupt keinen Bock. Ja, genau. Und dann erzählt er da wahrscheinlich irgendwie von Dosenbier und Working Class und ich habe noch weniger Haare als du und tollere Spinnennetze auf den Ellbogen. Aber das war wirklich interessant. Ja. Vor allen Dingen auch, dass er Deutscher ist, obwohl er noch nie, obwohl er eigentlich in Deutschland gar nicht so, also dass man sich da unten scheinbar seine Staatsangehörigkeit ausruhen kann. Also ja, wenn man entsprechende Vorfahren hat. So, aber er hätte ja auch sagen können, wenn er noch eine französische Oma gehabt hätte, ich bin jetzt Franzose. Ja, nee, die gehen halt immer stramm aufs Ordnungsamt oder auf die Botschaft, ne? Und sagen da, ich hätte gern deutschen Pass für mein Kind. Ja, aber er braucht ja die deutschen Vorfahren. Ja, nee. Da gehen ja die, du musst immer wieder, wenn du Kind bekommst, mit deinem sagen, zur deutschen Botschaft musst du halt hingehen. Ja, aber und dafür halt brauchst sagen, du ja deutsche Vorfahren, um zur deutschen Botschaft gehen zu können, wenn er französische Vorfahren hat. Nee, aber das geht ja kontinuierlich. Also alle deutschen Vorfahren sind immer zur deutschen Botschaft gegangen und haben ihren Pass verlängern lassen. Ja, natürlich. So, aber er hat ja, ist ja auch scheißegal. Ja. Hört euch die Sendung an, von vor 3 Wochen, 3, 4 Wochen. Die war auf jeden Fall ganz gut. Die habe ich heute gehört, während ich Mandelmus und Haferbrei für Kinder von Alnatura gekauft habe. Ja. Ja, so ist es, ne? So ist das Leben. Das Leben eines G. Das ist genau, das Leben eines G. Ja, das Leben eines V. Ja, das Leben eines V. Was war denn die geilste Sendung 2015 für dich? Wenn wir jetzt sowieso schon so metamäßig die letzten Sendungen... Oh, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Was sind denn so die besten Sendungen? Du hast ja jetzt in letzter Zeit auch immer mal wieder mehr Leute da gehabt. Immer mal wieder so eine ganze Band. Das war ja vorher auch eher rar gesät. So. Ich hatte das Gefühl, 2015 waren sehr viele Leute da. Also sehr oft, häufig viele Leute. Mhm. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe echt wirklich, ich habe das ausgeblendet. Ich weiß es echt nicht, was da jetzt die gute Sendung war oder nicht. Hm. Weiß ich echt nicht. Hm. Ich finde die Sendung mit dem Schüttler-Martin ja immer ganz gut. Ja, ich finde ihn ganz sehr sympathischer Mensch. Ne? Aber wie das dann im Endeffekt bei der beim Hörer ankommt oder bei der Hörerin ankommt, weiß ich nicht. Ja, der redet jetzt unheimlich viel. Ja, und und der Schalker. Erzählt halt auch viel Quatsch. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Humor ankommt. Ist ja scheißegal. Ja. Bei mir kommt er an. Ja, klar. Hm. Ich weiß es nicht. Ja. Hm. Spielen wir nochmal ein kurzes, schnelles Lied. Ja, Front hast du dir gewünscht, ne? Ja, die einfachen Leute. Band aus Wiesbaden. Der Falk Fatal singt da, glaube ich. Kann er machen. Ja. Die einfachen Leute. Man sollte vielleicht mal die Hörerinnen und Hörer fragen, welche die beste Sendung war 1915. Das war die, wo es um den Russlandfeldzug ging. Ja, genau. Die Erfindung der Dampfmaschine oder so. Hoshi, wie sein und Punkrock kriegt man gut unter einen Hut, wenn man einen guten M-Sidekick hat, wenn du das verstehst. Ja, wie sein Vater sein, ne? Ja, was hältst du von Kinderpunk-Bands? Randale und Radau. Habe ich mir kurz angehört, finde ich aber, also meine ist noch zu klein, finde ich noch unpassend. Was ich allerdings gerade total viel höre im Auto, ist Kalle Klang und die Flohtöne. Das sind irgendwie Kinderlieder, so ein bisschen moderner gemacht. Meine Kleine steht total auf die Bruder-Jakob-Version und das ist gar nicht so schlecht. Ja, wie sein ist Vater sein, puh. Also Kalle Klang und die Flohtöne ist für jeden Vater auf jeden Fall auch unterstützenswert. Kostet 11 Euro die Platte mit 31 Songs, ganz cool. Ach du Scheiße. Kann man sich ganz gut anhören. Mhm. Ich wollte dich aber gerade was fragen. Ja. Genau. Bist du dafür 2016 bei der Gästeredaktion irgendwie neu aufgestellt? Weil bislang läuft es ja eigentlich so, zumindest letztes und vorletztes Jahr habe ich immer das Gefühl gehabt, das war so, du greifst auf die Leute zu, die wahrscheinlich eh Zeit haben. Ich sag mal Nils, ich, Chris Scholz und so weiter und so fort. Oder der Martin Schüttler und so. Und wenn da mal neue Gäste da waren, war das ja meistens so, dass wir samstags irgendwo saufen waren. Wir haben uns mit irgendjemandem an der Theke unterhalten und ich meinte, ey, da wird aber was für eine Sendung. Was ist für eine Sendung? Hugo Radio, ja, kenne ich. Ja, komm ich mal vorbei. Ja? Ja, hast du ja was geplant? Willst du ein bisschen aktiver Gästeredaktion machen? Also schon nochmal? Also jetzt so. Nochmal als guten Vorsatz, wie jedes Jahr? Wie jedes Jahr, ja. Im Moment bin ich gerade ein bisschen platt durch die ganze Arbeit halt, ne? War ja am Wochenende, habe ich auch durchgearbeitet, auch im Silvester durchgearbeitet und ich war überhaupt immer draußen. Ich habe aber letztens habe ich einen getroffen von Angry Samoans. Nee, ja, sind sie fucking angry. Angry Birds. Fucking angry. Ja. Die wollen auf jeden Fall in die Sendung kommen, aber die können halt auch nicht, falls sie auch alle arbeiten, die Spießer. Ne? Hm. Montags in die Sendung kommen, hä, ne? Dienstags wieder arbeiten, ne? Und mittwochs arbeiten und dann saufen. Da fällt mir ein gutes Lied ein. Von Gedränge. Ja. Das Lied finde ich gut. Ja. Aber das sind doch einfach unheimlich nette Typen. Von Gedränge? Ja. Absolut. Ja. Die stehen immer plötzlich da. Die sind wie Wölfe. Wie wenn man jetzt aktuell durch Niedersachsen laufen würde und plötzlich steht ein Wolf vor dir. Ja. So. Oder Schleswig-Holstein. Ja. Und dann sind die da. Dann kriegt man kurz Angst. Denkt so, nicht in Panik, nicht wegrennen. Ja. Dann geht man kurz auf sie zu und dann scheuen sie auch so ein bisschen und dann ist aber alles ganz nett. Ja, ja. Du musst ein bisschen Aufwärmphase und dann geht's wieder, ne? Ja. Ja. Ich war neulich mit dem Doof unterwegs und der wollte einen von denen, ich sag keine Namen, verkuppeln. Hm? Der Doof wollte einen von denen mit einer Freundin seiner Frau verkuppeln. Aha. Und hat aber nicht funktioniert, glaube ich. Hm. Ja. Ist auch so eine interessante Geschichte. Mhm. Ja, verkuppeln ist ja immer gut. Macht man nie was falsch. Klappt immer super. Besser als jedes Tinder-Match. Ja, ja, guck mal, 55 Minuten. Ja, die Sendung geht dem Ende zu. Und ach Rüdi, du solltest ja Sächsisch lernen. Ja. Guck mal, da steht da. Na, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß auch nicht. Nee. Was ist das kleinste sächsische Raubtier? Wahrscheinlich der Taschentiger. Der Taschentiger, genau. Ja, ja, guck. Spiel mal von Rattenkönig Hippieschwein, das ist noch drin. Ja, das können wir noch spielen, ne? Finde ich gut. Rattenkönig, ja, finde ich gut. Rattenkönig. Rattenkönig sind toll. Also drei Songs. Oder mehr. Ja, Richie, also ich muss echt sagen, die Sendung ist besser geworden, als ich gedacht habe. Ja. Glaube ich jetzt mal so. Ja. Weil ich habe dich ja angerufen und nicht angerufen, angeschrieben. WhatsApp. Ja, ich kann nicht mal. Na, ja. Ich kann nicht mal, ich bin sowas von durch. Ich will eigentlich nur pennen, ja, und ich brauche dich. Hilf mir. Ja, ja. Ich bin sehr dankbar, dass du vorbeigekommen bist. Ja, das ist der Witz. Das Witzige ist ja, mir geht's genauso. Ja. Eigentlich wollte ich ja immer irgendwie eine neue Band haben, ne, die hier parat steht und mit der ich Sendung mache. Ne. Aber ich bin ja gerne dein Notnagel. Ja. Aber ein sehr guter Notnagel. Ja, du bist so lieb. Jetzt sieht man in der Webcam, wie ich Rüdi an der linken Wange streichle. Ja, hat man gesehen. Hat man gesehen. Ja. Ja, das war auch schon wieder hier. Die Sendung ist vorbei. Das ja. war Pogo Radio im Bermuderfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 6.1. ist, ist ja. Heilige Drei Könige. Ja, genau. Deren Gebeine liegen im Kölner Dom. Zum Beispiel. Hm. Wer ist der Schwarze bei den Heiligen Drei Königen? Roberto Blanco. Genau. Das war. Das war's wieder. Nächste Woche geht's weiter. Mal schauen, wer kommt. Ich hab irgendwie so ein paar Leute im Petto. Hm? Zum Beispiel von diesem Filmprojekt da irgendwie, Projekt A. Ah, genau. Ja. Der kommt jetzt ins Kino und der will das irgendwie noch anteasern, dass der Film jetzt im Kino ist und so. Damit 20 Leute mehr reingehen. Genau. Und da freue ich mich schon drauf. Gut. Dann spielen wir jetzt als letztes Lied doch von den von Club Déjà-vu das Lied Pankow, weil Club Déjà-vu sind toll und jeder sollte Club Déjà-vu gut finden. Und nochmal ganz uneigennützig, Club Déjà-vu, die beiden Herren bringen gerade ein mega gutes Buch auf den Markt. Da waren die nämlich beide zusammen in Rumänien und jeder hat das Tagebuch des anderen geschrieben. Ist, glaube ich, ab dem 1. Februar auf dem Markt, keine Ahnung, einfach mal Club Déjà-vu irgendwie googeln, Facebookeln, wie auch immer. Die machen auch das Force Attack dieses Jahr. Ne? Genau, die machen das Force Attack dieses Jahr. Da gibt es schon Pläne. Ja, 150 Euro das Ticket. Kein Problem. Haben wir schon alle bezahlt. Ja, genau. Dann bleibt der Pöbel auch draußen. Ja, genau. So. Tschüss.